Auch von den Nazis. Fast niemand hat jemals Mein Kampf gelesen. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Dennis. Und unser Thema heute, Serdar Somuncu und die angebliche Zensur der Öffentlich-Rechtlichen. Das Medienportal Media berichtet, auf seiner Facebook-Seite machte Kabarettist Serdar Somuncu am 9.01. öffentlich, dass ihm eine Klage einer Programmredakteurin des öffentlich-rechtlichen Senders, der er öffentlich Zensur vorgeworfen habe, drohe. Grund dafür war folgender. Auf einer Veranstaltung der Kölner Stiftung im November 2014 in Hamburg hatte Somuncu unter anderem von seiner Arbeit als Kabarettist auf Deutschlands Bühnen und im Fernsehen berichtet und den Medien, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, Zensur vorgeworfen. Außerdem bezeichnete Serdar Somuncu eine WDR-Programmredakteurin unter anderem als Keimzelle des Faschismus sowie als Arschloch. Das Ganze sah so aus. Wir haben keine Verbindung zueinander, weil es kein Netzwerk und keine Solidarität gibt. Und diese Arschlöcher nehmen sich raus, im Namen der Gebührenzahler uns zu zensieren. Und das war für mich die Keimzelle des Faschismus. Laut RP Online hat sich Sonneborn ebenfalls dazu geäußert und Somuncu den Rücken gestärkt. Er sprach ebenfalls von Zensur in vielen Medien in allerlei Form. Dazu sagte er wörtlich: Nachdem meine Wortbeiträge in einer Markus-Lanz-Sendung im Schnitt fast bis auf Begrüßung und Verabschiedung reduziert wurden, habe ich mich entschlossen, nur noch in Live-Sendungen zu gehen. Dem Portal Media hat Sonneborn Folgendes hinzugefügt. Vielleicht ist der Begriff Zensur in diesem Zusammenhang nicht ganz präzise. Im Umgang mit Satire würde ich eher ein ungeheuer konfliktscheues Verhalten vieler Redakteure in fast allen Medien kritisieren. Sonneborn beobachtet vorauseilenden Gehorsam sowie das Gefühl, den Zuschauer oder Leser vor Satire und Ironie oder vermeintlichen Verletzungen des guten Geschmacks beschützen zu müssen. Ja, das hat er aber auch schon ordentlich milde ausgedrückt, beschützen zu müssen. Tja, also erstmal, ich glaube, wir sollten erstmal klären, für Leute, die das vielleicht nicht wissen, also ein Redakteur kann in der Sendung so ziemlich alles bestimmen. Er sagt, was gemacht wird und was nicht, was rausgeschnitten wird, was drin bleibt. Er ist quasi der Chef oder er ist quasi der Organisator des Gesamtwerks und muss sich dann später vor dem Sender verantworten. In diesem Fall, ja, es ist zwar schwierig, aber grundsätzlich bin ich da eher auf so Somuncus Seite. Ich meine, es ist offensichtlich zensiert. Es gab keine Begründung oder sonst irgendwas. Ich finde, der WDR hat mit der Anzeige auf jeden Fall überreagiert. Vor allem, weil die Sache auch noch irgendwie November 2015 zurückliegt. Die haben es erst jetzt entdeckt und denken, okay, dann machen wir das jetzt. Aber lass uns jetzt unterscheiden. Ich will jetzt nicht bestreiten, dass tatsächlich im Fernsehen viele Sachen gestrichen werden. Das ist natürlich im Prinzip allen klar. Und vielleicht ist das auch so, weil Fernsehen ist so ein Medium für alle. Das ist kein, momentan ist öffentlich-rechtliches Fernsehen ist ein Medium für alle. Ihr Ziel ist wirklich, Content für alle Zielgruppen gleichzeitig zu liefern. Es ist auch Diskussion, ob es überhaupt möglich heutzutage ist. Aber meiner Meinung nach geht es gerade jetzt um eine private Klage. Er hat eine konkrete Person Arschloch genannt und das ist natürlich eine Beleidigung. Aber im Prinzip, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch so reagiert, genauso wie diese Redakteurin. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, hier wird das Thema ein bisschen vertuscht. Vertuscht? Was meinst du mit vertuscht? Nein, vertuscht, dass es eigentlich gerade nicht um Zensur geht. Es geht um eine Beleidigung. Vielleicht war Arschloch in dem Sinne vielleicht ein bisschen zu hart, vielleicht war es in dem Zeitpunkt. Die Sache ist halt, wenn man sich das Video sieht, sieht man, dass er sich gerade wirklich in Rage redet, dass er einfach nur den kompletten Frust der letzten 10 Jahre Fernseharbeit rauslässt. Denn ich meine, es ist ja nicht das Öffentlich-Rechtliche, was er zensiert hat. Er hat erzählt, dass er in jeder Sendung, er hat noch nie eine Sendung gehabt, wo nicht Sachen von ihm rausgeschrieben wurden. Aber er hat sogar diese Redakteurin da gemerkt, aber er hat tatsächlich eine konkrete Person beleidigt. Das hat nichts mit Satire zu tun. Alle von uns mögen unsere Kollegen nicht oder einige Kollegen. Aber ja, wenn ich jetzt ein Video mache, aber die Person ist halt Arschloch, kann ich davon und muss ich damit rechnen, dass es vielleicht irgendwie Konsequenzen ziehen würde. Aber ich will in diesem Zusammenhang noch ein bisschen ein Nebenthema treffen, und zwar die Involvierung und die Teilnahme von sogenannten Celebrities am politischen Prozess. Ich finde, momentan gibt es eine gewisse Tendenz, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, dass tatsächlich Celebrities, Komiker und Schauspieler wirklich Meinungsmaker werden und politisches Gewicht haben. Ja, also sogenannte Influencer, was? Influencer, ja. Also Gott sei Dank sind die YouTuber noch nicht dabei, aber ich glaube, es kommt. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Sonneborn und so Munjo, die sind sozusagen Politiker heutzutage. Moment mal, Sonneborn ist wirklich Politiker, er ist Vorsitzender der Partei und er ist auch in der EU, sitzt auch in der EU. Genau, das ist schon der, genau, er hat schon diesen Schritt dann halt gemacht, ja. Ich bin tatsächlich Politiker, das finde ich interessant bei ihm. Eigentlich kandidiert auch so Munjo. Jetzt als, glaube ich, als Kanzler von der Partei. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen schwierig, weil das ist doch zwei verschiedene Berufe. Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass die ganzen Celebrities wirklich eine Nummer runterfahren sollten, was das Beeinflussen von Wählern und so weiter ist. Also wenn du die ganzen Pro-Hillary-Videos siehst aus den USA oder diese Rede von Meryl Streep, die auch so ein bisschen leicht fremdschämerig war. Okay. Aber du wirfst dir halt in einen Topf mit Sumunjo. Und Sumunjo ist seit über 10 Jahren auf der Bühne unterwegs, hat Sachen wie Mein Kampf vorgetragen und hatte dadurch was... Das ist so besonders lustig. Das war auch nicht als Witz gedacht. Er hat eine Lesung, komplett neutrale Lesung mit diesem Buch gemacht und sich halt eben darüber lustig gemacht, was da drin steht. Also quasi letztendlich hat er politische Bildung durchgezogen und er hat tatsächlich, so wie er es erzählt, also wie gesagt, ich muss seinen Worten glauben, dass er damit auch Rechte erreicht hat, dass er ihnen auch vor Augen geführt hat, was das eigentlich ist. Denn auch von den Nazis, fast niemand hat jemals Mein Kampf gelesen und jeder, der es versucht, wird dran scheitern, weil es ein schrecklich geschriebenes und verworrenes Buch ist. Ja, aber da gebe ich recht. Aber wie gesagt, ich glaube, Politiker müssen doch wenig emotional sein. Es ist schon ein anderer Beruf. Und momentan sehe ich, dass Politik sehr emotionalisiert wird. Es liegt natürlich daran, dass die Politiker sich in der Krise befinden. Wirklich das Menschliche in der Politik fehlt und die Politiker keine richtige Persönlichkeit haben. Und dadurch entsteht eine Lücke, die jetzt von Celebrities oder von Komikern, Kabarettisten, befüllt wird. Aber zurück zum Thema Klage. Ich glaube, diese Redakteurin hat tatsächlich gute Chancen. Ich glaube tatsächlich eher, das Ganze wird im Sand versinken. Wie gesagt, grundsätzlich ist auch die Idee, auch das Timing auch super schlecht gerade. Ich meine, in den Zeiten, wo allen Medien von allen Seiten vorgeworfen wird, Lügenpresse, Fake News etc., dann zu sagen, wenn dich jemand kritisiert, weil dass du zensierst und dass er das faschistoid sieht, dass er diese Zensur faschistoid sieht, dann nochmal eine Klage drauf zu packen. Wie gesagt, das hilft auch dem WDR. Ja, genau, das hilft das Arschloch, nicht. Das Arschloch gebe ich dir. Das Arschloch ist too much. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird gut. Ich meine, politisch natürlich schlecht, aber ich glaube, das ist nicht das Schlimmste, was halt dem Fernsehen passiert. Aber ich glaube, diese Person hat gute Chancen. Es ist nicht das Schlimmste, was im Fernsehen passiert ist, aber es wird wieder ein negatives Licht drauf. Ja. Denn es wird einfach nur ein Künstler... That's how it is. Ja, ein Künstler, der einem Sender vorwirft, zensiert zu haben, wird verklagt. So sieht es nun mal aus. Und das ist... WDR wird... hat kein gutes Licht auf sich geworfen. Und was glaubt ihr? Hat die Redakteurin recht? Oder seid ihr vielleicht auf der Seite von Sumunjo, dass ihr glaubt, alle Satiriker müssen das sagen können, was sie wollen und es gilt immer unbegrenzt? Schreibt in die Kommentare. Ciao! Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.